Zum 23. Todestag von Genossen Kim Il-sung gab am 4. Juli der russische Porumat Verlag in Nautka das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-il, die Idee des Genossen Kim Il-sung über die Jugendbewegung und seine Führungsverdienste glorifizieren, in Broschüre heraus.